gehen. An deiner Brust hast du mich vermisst. Du der Weiseste, der Klügste, mit dem ich seit meiner Kindheit sprach. Ich weiß, du beschützt die, die dich lieben, ebenso wie die, die dich hassen. Heute verbirgt meine Stimme dich nicht mehr, sie ruft. Schriften und Verleumdungen bezeugen es. Seit jenem Tag, als ich unter den Birken stritt, gegen einen Jungen, den ich besiegte. Doch bevor ich ihn schlug, beschloss ich an dich denkend, mich nicht mehr zu rächen. Bis zu meinem Warten in den elysischen Feldern, als ich meiner größten Feinden half und ihre hinterlistige Vergeltung ertrug, bereitetest du meine Weihe vor. Du gibst, wie die Welt nicht geben würde, sagten uns die schnellen Wolken von Manchester, nachdem portugiesische Karawellen uns von Porto bis zu deinen Füßen erhoben. Die schnellen Wolken von Manchester, nachdem portugiesische Karawellen uns von Porto bis zu deinen Füßen erhoben. Seit jenem Tag, als ich unter den Birken stritt, gegen einen Jungen, den ich besiegte. Doch bevor ich ihn schlug, beschloss ich, an dich denkend, mich nicht mehr zu rächen. Meinem Warten in den elysischen Feldern, als ich meiner größten Feinden half und ihre hinterlistige Vergeltung ertrug, bereitetest du meine Weihe vor. Du gibst, wie die Welt nicht geben würde, sagten uns die schnellen Wolken von Manchester, nachdem portugiesische Karawellen uns von Porto bis zu deinen Füßen erhoben.